Willkommen bei einer weiteren Ausgabe von Soundcheck. So eine kurze Erkennungsmelodie, wie sie gerade zu hören war, heißt im Fachjargon Jingle. Und eigentlich beschreibt dieses englische Wort lautmalerisch das Klingklang kleiner Glocken oder Glöckchen. Und damit wären wir auch schon voll bei der Sache. Heute Nacht geht es nämlich um Glocken. Am Mikrofon ist Michael Frank. Ding dong, ding dong, ding dong, ding dong. Ding dong, ding dong, ding dong. Ding Dong hieß natürlich das Stück von den Echoes aus Brooklyn. 30 Jahre ist es alt und passend zu den Glocken geht es in dem Text um ein unzertrennliches Liebespaar, das sich an einem Sonntag vor etwa einem Monat kennengelernt hat und seitdem läuten für die zwei die Glocken und singen die Engel. Ein ähnliches Gefühl besangen 1971 auch Laura Nero und das Gesangstrio La Belle, allerdings auch die Angst vor dem Ende solchen Glücks. In dem unter anderem von Marvin Gaye mitkomponierten Song The Bells heißt es: Nie mehr werde ich die Glocken hören, wenn du mich verlässt. Und weiter: Hörst du, was ich höre, wenn deine Lippen die meinen küssen? Kannst du die Glocken hören? Was muss ich tun, um dich auch das Flirren fühlen zu lassen? Kannst du die Glocken hören, Liebling, wenn ich dich küsse? Do you hear? Laura Nero und LaBelle sangen zunächst von den Glocken, die zu hören sind, wenn Mann oder Frau verliebt ist. Glocken aus einem ganz anderen Kulturkreis erklangen danach. Das Hubei Song and Dance Ensemble aus China spielt in seinem Programm The Imperial Bells of China unter anderem auf 64 Glocken. Sie sind die genauen Nachbildungen der Glocken, die Ende der 70er Jahre in einer 2400 Jahre alten Grabkammer in Zentralchina gefunden worden waren. Glocken gab es allerdings schon zu Zeiten, die noch weit vor dieser Epoche lagen. Ein Lexikon formuliert vorsichtig, der erste Gebrauch von kleinen Glocken habe wohl im Sinne eines Amuletts stattgefunden. Man trug es, um Götter oder Menschen zu beeindrucken. Auch an Tieren wurden sie befestigt, um gegen böse Geister zu wirken zum Beispiel. Die musikalische Entwicklung der Glocken kam dann dadurch in Gang, dass sie bei Tempeltänzen getragen wurden. Die Glocken betonten jede Körperbewegung der Tänzer und wurden so zu Rhythmusinstrumenten. Im Grunde haben wohl verschiedene frühe Hochkulturen die Glocke unabhängig voneinander erfunden. Wenn unser eins an Glocken denkt, fallen einem vielleicht am ehesten die ein, die im Kirchturm läuten. Mir selber ist diese Sphäre eigentlich weniger vertraut, aber irgendwann habe ich doch mal genauer hingehört und da entdeckte ich plötzlich wunderbare, sich minimal verschiebende Tonkombinationen in den Glockenklängen, die vom Kirchturm herüberwehten. Bei jeder neuen Anschlagsrunde erklangen die Glocken in neuer, rhythmischer und melodischer Reihenfolge. Und von solchen Klängen haben sich viele Musiker inspirieren lassen. Das waren zunächst die Glocken des Doms zu Limburg an der Lahn. Und nicht allzu weit entfernt von Limburg, auf einem Berg des Westerwaldes in der Nähe von Wetzlar, liegt die Burg Greifenstein. Und dort ist das Deutsche Glockenmuseum untergebracht. 41 Glocken aus 9 Jahrhunderten sind hier zu besichtigen und auch zu hören. Nach den Limburger Domglocken spielte Begonia Uriarte aus Maurice Ravels Klavierzyklus Miroir das Stück La Vallée des Cloches, das Tal der Glocken. Gleich mehrfach kann man im Werk des französischen Komponisten Bezüge auf Glockenklänge erkennen. Das Tal der Glocken schrieb er mit knapp 30 Jahren zwischen 1904 und 1905. Doch nicht nur in der sogenannten E-Musik ließen sich Musiker vom Klang der Glocken inspirieren. Kate Bush, Pete Townsend, die Kings, Pink Floyd und John Lennon, sie alle bauten das Geläut von großen Glocken als eine Art Signal in ihre Songs ein. Ganz und gar nicht himmlisch ging es 1980 bei AC/DC zu Hell's Bells. Thank you. Hell's Bells, die Glocken der Hölle, das Eröffnungsstück von Back in Black, der ersten LP, die AC/DC nach dem Tod ihres ursprünglichen Sängers Bon Scott aufgenommen hatten. Etwas viel Positiveres bedeuteten Glocken, oder genauer gesagt eine Glocke für Robin Gibb. Zumindest sang er in seinem Lied Saved by the Bell, dass er durch die Glocke gerettet worden sei. Und außerdem brachte ihm dieser Song 1969 seinen ersten Solo-Hit ein, nachdem er sich von seinen Brüdern und Mit-Bee Gees ja vorübergehend getrennt hatte. Yeah. Nach Robin Gibbs' Saved by the Bell ging's nochmal zurück in Doo-Wop-Gefilde. Wedding Bells hieß diese Aufnahme aus dem Jahre 1959 und der Chor ahmte auch schön das Bim-Bam der Glocken nach. Besungen wurden die Hochzeitsglocken von Tiny Tim and the Hits, aber ich habe meine Zweifel, ob dieser Tiny Tim wirklich identisch ist mit dem, der ein Jahrzehnt später mit Tiptoe Through the Tulip so erfolgreich war. Hochzeitsglocken haben natürlich auch andere Gruppen und Musiker inspiriert. Die XTCC-Leute Godlin Cream zum Beispiel und Laura Nero schrieb einen Wedding Bell Blues, der dann später in der Version der Fifth Dimension ein Hit wurde. Und die Four Aces beschwerten sich 1954 darüber, dass Hochzeitsglocken die alte Gang auseinanderbrechen. Wedding Bells are breaking up that old gang of mine. Zu Zeiten, wo man Kirchenglocken noch nicht als Tonkonserve in Musikstücke einblenden konnte, sahen sich die Komponisten natürlich mit dem Problem der immensen Größe und Schwere solcher Glocken konfrontiert. Glocken wurden nämlich seit Ende des 18. Jahrhunderts in vielen Opernpartituren vom Komponisten verlangt. Statt der echten Glocken verlegte man sich aber immer mehr auf Metallplatten oder Röhren. Im heutigen Orchester gehören die relativ leichten Röhrenglocken aus Messing zum festen Bestandteil des Schlagzeugapparates. Tiefe Glockentöne können sie allerdings nicht erzeugen. Richtige Berühmtheit erlangten die Röhrenglocken in der Popwelt durch die erste, gleich riesig erfolgreiche LP von Mike Oldfield. Sie hieß nämlich Tubular Bells, zu Deutsch Röhrenglocken. Aber nicht nur dieses Instrument brachte er in seiner langen Suite unter, sondern auch noch ein zweites, das wie Glocken klingt. Thank you. Das war zunächst ein Ausschnitt aus Mike Oldfields stellenweise etwas bombastisch und langatmigen Suite Tubular Bells von 1973. Zwei ganze Plattenseiten dauerte dieses Stück. Kurzen Prozess machte Oldfields damaliger Labelkollege Lol Coxill mit diesem Werk. Nur 22 Sekunden dauerte Coxills Veräppelung der Tubular Bells, bei ihm wurde Tubercular Balls daraus. Wie das Leben so spielt, hatten der unorthodoxe Jazz-Saxophonist und Improvisator Coxill und Mike Oldfield einige Jahre zuvor in einer Band zusammengespielt, nämlich bei Kevin Ayers Whole World. Aber zurück zu den Röhrenglocken. Sie konnte man schon einige Jahre vor Oldfield, genauer gesagt 1968, auch bei Cream hören. Of Atlantis stood serene above the sea. One time before our time, when the world was free, those were the days. Golden cymbals flying on ocarina sound. Before wild Medusa's serpents gave birth to hell, disguised as heaven. Those were the days, yes they were. Those were the days. Those Were the Days, eine Komposition von Cream-Schlagzeuger Ginger Baker und dem früh verstorbenen Mike Taylor. Baker spielte hier die Röhrenglocken. Die Handglocken wurden vom Produzenten und späteren Mountain-Bassisten Felix Pappalardi bedient. Auch in der Geschichte des Jazz finden sich etliche Aufnahmen, die sich auf Glocken berufen. Miles Davis nahm 1956 mit John Coltrane eine Frank Loesser-Komposition auf. If I Were a Bell, wenn ich eine Glocke wäre. Und Pianist Red Garland zitiert zu Beginn des Stückes noch das Glockenmotiv, das allen London-Touristen bestens bekannt sein dürfte. Albert Ayler, einer der eigentümlichsten Saxophonisten des Free Jazz, spielte bei seinen Konzerten immer wieder seine Komposition Bells. Und Duke Ellington nahm am 20. August 1930 den Titel Ring Them Bells auf. Thank you. Through. Ring them bells for the time that flies, for the child that cries when her innocence dies. Ring them bells, St. Catherine, from the top of the room. Ring them from the fortress for the lilies that bloom, for the lines are long. And the fighting is strong, and the breaking down the distance between right and wrong. Ring the Bells von Duke Ellington und seinem Orchester mit Cootie Williams Gesang. Das war das erste Stück. Danach gab es gleich noch einmal die Aufforderung, die Glocken zu läuten. Von Bob Dylan natürlich. Ring them Bells, läutet die Glocken, heißt es da. für die Blinden und Tauben, für alle, die wir geführt werden, für die wenigen Auserwählten, die über die vielen urteilen werden, wenn das Spiel vorbei ist, für die Zeit, die davonfliegt, für das Kind, das weint, wenn ein Unschuldiger stirbt. Die wunderbar schwebende Gitarre wurde von Daniel Lanois gespielt, der auch die ganze Platte Oh Mercy produziert hat. Das folgende Stück für E-Gitarre Solo trägt den Titel Evening Bell, Abendglocke, und die leicht dissonanten, ausschwingenden Akkorde erinnern tatsächlich an die Bewegung von Glocken. Dieses Stück findet sich auf der LP Ice Cream for Crow, der bisher immer noch letzten Platte von Captain Beefheart aus dem Jahre 1982. Das Stück stammte zwar vom Captain alias Don van Fleet, aufgeführt wurde die Komposition aber von Gary Lucas, einem der zwei Gitarristen der Magic Band. Trotz des scheinbar chaotischen Flusses ist Beefheart's Musik oft Ton für Ton festgelegt. Colin David Webb, Beefheart's Biograf, rechnet dieses Stück denn auch zu jenen, von denen der Gitarrist Gary Lucas sagte, dass man mit dem Einüben durchaus 6 Wochen verbringen kann, mit dem Erfolg, dass es vor der Aufnahme noch einmal umgeschrieben wird. Zum Abschluss der ersten Soundcheck-Stunde um und mit Glocken gibt es einen Ausschnitt aus einem Musikstück, für das speziell 149 verschiedene Glocken angefertigt worden sind. Es sind Kontrabassglockenplatten zu hören, Glasglocken und 144 sogenannte Sternbildglocken. James Wood schreibt zu seinem Stück Stoachea. In Stoachea sind die Musiker eingeteilt in eine zentrale Gruppe, die symbolisch die Erde darstellt, und in eine sie umgebende Gruppe, die die Himmelskonstellation symbolisiert. Der weitaus größte Teil der Musik wird von der zentralen Erdegruppe gespielt. Ihre 3 Sektionen sind eingerahmt von 4 Jahreszeiten, die von der Konstellationsgruppe aus Glocken, Keyboards und Tonband gespielt werden. Hier ist zunächst die 3. Jahreszeit aus James Woods Stoichea. Thank you.